Mein Kind, ich find das gar nicht leicht, ehe man bei dir sein Ziel erreicht. Denn schau, mein Herz ist nimmer satt, wird nimmer matt. Und was ihr sonst so Liebe nennt, die Liebe so, wie ihr sie kennt, ist nicht mein Stil, ist nicht das Ziel für mein Gefühl. Stundenlang, tagelang, wochenlang, jahrelang, ewig wirst du mir treu sein. Dann will ich stundenlang, tagelang, wochenlang, jahrelang, immer Liebste dir neu sein. Aber liebst du nebenbei, ja dann adieu, Schatz, du bist frei. Kind, dann kann ein anderer sich mit dir freuen. Stundenlang, tagelang, wochenlang, jahrelang, ewig wirst du's bereuen. Stundenlang, tagelang, wochenlang, jahrelang, ewig wirst du's bereuen.